SWR 2 Wissen. Unter dem Pflaster liegt der Strand. Fantasie an die Macht oder ein Sarg voller Staub? Eine Sendung von Anselm Weidner. War eine schöne Zeit. Heftig, stürmisch, unbeschwert. Damals waren wir 20. Ihr lieben 68er, danke für alles. Ihr dürft gehen. Jürgen Habermas, befragt, was von 68 geblieben sei, antwortete Rita Süssmuth. Es war eine Zeit, in der wir von einer revolutionären Ideologie geprägt gegen diesen Staat gekämpft haben. Eine Zeit, in der wir für Freiheit gekämpft haben, in der wir aber auch totalitären Verführungen erlegen sind. Ich denke, dazu muss ich stehen, dazu will ich stehen, dazu bin ich auch immer gestanden. Ich habe nie den Eindruck erweckt, dass es sich bei mir um einen Oberministranten gehandelt hat, der jetzt einer erstaunten Öffentlichkeit was anderes erzählen muss. Joschka Fischer am 16. Januar 2001. Da steht Deutschlands beliebtester Politiker, als wollte er sagen, hier stehe ich und kann nicht anders, als zu meiner bewegten Geschichte zu stehen. Gerade hatte die ihm im Frankfurter Schwurgerichtssaal in Gestalt von Hans-Joachim Klein, beteiligt am Überfall eines Terrorkommandos auf die OPEC-Konferenz in Wien 1975, wie ein Gespenst gegenübergesessen. Und einen Tag später, am 17. Januar 2001, im Bundestag in Berlin, an dem es sonderbar aufgeregt zuging. Ich habe erkannt, wie Gewalt die eigenen Gesichtszüge verzerrt, selbst wenn man meint, sie aus guten Gründen einsetzen zu können. Das war für mich die entscheidende Erfahrung, wo ich mich abgewandt habe, innerlich und auch in den politischen Konsequenzen. Ich habe damals Unrecht getan und ich habe mich dafür zu entschuldigen bei allen, die davon betroffen waren. Dieses habe ich getan und tue ich heute wieder. 1973 hatte Joschka Fischer einen Polizisten namens Marx, wie Bilder beweisen, während des Häuserkampfes im Frankfurter Westend verprügelt. Vom Straßenkämpfer, damals überzeugt antiparlamentarisch, antiliberal und im Grunde auch antiwestlich, zum überzeugten demokratischen Realpolitiker und Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland heute. Durch wie viele Häutungen musste er gehen, um da anzukommen, wo er jetzt ist? Mein langer Lauf zu mir selbst. Dieser fischersche autobiografische Buchtitel könnte als Motto über der Geschichte dieser Republik stehen. Nachdrücklich wendet sich Bundeskanzler Schröder in dieser Debatte an die Opposition. Was wollen wir eigentlich für eine Gesellschaft? Wollen wir eine Gesellschaft, die gegenüber politischen Irrtümern, und die waren schwerwiegend genug und sie sind ja auch zugestanden, die gegenüber politischen Irrtümern erbarmungslos ist, oder wollen wir eine Gesellschaft, die politische Irrtümer diskutiert und die daraus resultierenden Konsequenzen, die in einem langen Werdegang beschrieben sind, auch akzeptiert? Was für eine Gesellschaft wollen Sie? Wird hier 68 als Synonym für schwerwiegende politische Irrtümer gebraucht? Von einem Kanzler, der als damaliger Juso-Vorsitzender selbst ein 68er ist? Keine Frage, diese rot-grüne Bundesregierung ist eine des Generationswechsels von der Kriegsgeneration, die die Gnade der späten Geburt reklamierte, zur Nachkriegsgeneration, die durch den Konflikt mit ihren Eltern aus der Nazizeit geprägt ist. Ganz offenbar ging es an diesem Tag im deutschen Parlament um sehr viel mehr als eine Prügelei von vor 28 Jahren. Hier, denke ich, kommt das Neue. Die Schuldzuweisung, also schwerwiegende politische Fehler, seien gemacht worden. Diese Schuldzuweisung ist eine Schuldübernahme. Die Protagonisten von 68 zeichnen sich selbst eines Irrweges und nehmen damit oder versuchen damit, der konservativen Kritik den Stoff zu nehmen und gewinnen dadurch eventuell die moralische Überlegenheit. Kurz gesagt könnte man sagen, nicht 68 habe die Republik zivilisiert, vielmehr habe die Republik 68 hier Fischer zivilisiert. Diese Bundestagsdebatte im Januar 2001 markiert eine Wende im politischen Diskurs über 68, so der Siegener Literaturwissenschaftler Hans-Friedrich Schäder, der sich in jüngster Zeit viel mit 68 in den Medien beschäftigt hat. Ein alter 68er Buchtitel, Wir haben sie so geliebt, die Revolution, könnte jetzt ersetzt werden durch Wir lieben sie so, die Republik. Ihr lieben 68er. Ihr lieben 68er, Ihr könnt euch auch eure Poesiealben zeigen aus den tollen Tagen oder eure alten Hosen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr habt euch ja befreit. Im gesellschaftlichen Diskurs raunt es weiter, scheint 68 und die Folgen einer Vergangenheit zu sein, die nicht vergeht. Ob sinkende Geburtenrate, Zerfall der Familie, Spaßgesellschaft und damit angeblich verbundener Leistungsrückgang, ob die in der PISA-Studie festgestellte Bildungsmisere, Reformstau, Anti-Amerikanismus oder steigende Scheidungsraten. Die 68er müssen noch immer in der öffentlichen Diskussion für vieles herhalten. Die 68er haben sich in eine rhetorische Kunstfigur des konservativen publizistischen Alltags verwandelt, gespenstische Marionetten aus dem deutschen Kostüm- und Kulissenfundus. Wenn es an Erklärungen für die selbstzerstörerische Angst vor gesellschaftlichem Wandel mangelt, lese ich in einem Beitrag von Michael Naumann, Chefredakteur der Zeit, Anfang 2003, und weiter, dann wird der wurmstichige Holzsarg der 68er auf die Bühne geschleppt, der Deckel gelüftet und im Chor am Bühnenrand gesungen, die waren es, sie sind an allem schuld. Doch in der Kiste liegen nur noch Knochen und Staub. That skull will never smile again. Es scheint natürlich clever, der konservativen Kritik entgegenzuhalten, sie schlage einen toten Hund. Das vermiest dem politischen Gegner den Triumph, denn man hat ja den Posten, den er gerade zu stürmen versucht, längst aufgegeben. Und dieses Aufgegeben heißt dann auch gleichzeitig, dieses Terrain als uninteressant erklärt. Das ist dann der Versuch des Abschlusses der Debatte über den Gegenstand 68. 68 und die 68er heute nichts als mediale Gespenster einer im Übrigen längst substanzlosen, ferne Geschichte gewordenen Wirklichkeit? Von wegen 68 nur noch Knochen und Staub. Entlastet vom ideologischen und medialen Schlagabtausch, so der Siegener Literaturwissenschaftler Hans-Friedrich Schäder, könnte jetzt die gründliche Forschung über 68 und die Folgen beginnen. Aber noch gibt es die empirischen Untersuchungen nicht. Aber es gibt Biografien, hunderttausende Lebensgeschichten, eine 68er Generationserfahrung, die das soziale und politische Klima hierzulande weiter prägt. We live in a political world. Love don't have any place. We living in times when men commit crimes and crime don't have a face. We live in a political world. Dann habe ich plötzlich das Mündungsfeuer von der Pistole gesehen und den Knall von der Pistole. Im nächsten Moment habe ich gesehen, wie er halb hinter einem Auto auf dem Boden lag und sich nicht mehr regte. 2. Juni 1967, Demonstration anlässlich des Staatsbesuchs des Schahs von Persien vor der Deutschen Oper in Berlin. Der Student Benno Ohnesorg wird von dem Polizisten Kurras tödlich getroffen. Das war grundstürzend, denn an jenem Abend wurde jemand erschossen und wir durch halb Charlottenburg mit berittener Polizei verfolgt. Einfach, weil wir demonstriert haben. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe immer gelernt oder gedacht, ja, irgendwie Demokratie funktioniert. Insofern hat sich damit jeder Stein umgedreht für mich. Also wir haben einfach das Autoritäre an dieser Demokratie gespürt, zum Teil am eigenen Leib erfahren und wollten das nicht. So nicht. Für viele, die damals dabei waren, ist der 2. Juni 1967 ein entscheidendes Datum geblieben. Für Hajo Funke, Jahrgang 1944, heute Professor für Politologie am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, wie für mich. In diesem Prozess der Auseinandersetzung um die Grundlagen der Demokratie wurde sehr vieles jedenfalls thematisiert an der Universität, die Strukturen der Universität, dass man über bestimmte Fragen kaum nachdachte, wie eben über den Vietnamkrieg, also Kritik dort. Kritik auch daran, wie begrenzt diese Demokratie war. Kritik daran und Nachfragen, wie man eine andere Öffentlichkeit machen konnte. Da kam die Spiegel-Affäre sozusagen wieder hoch, gerade hier in West-Berlin, dominiert von der Springer-Presse, die die Bevölkerung auf die Studenten gehetzt hat. So waren also Medien, Demokratie, Strukturen, Grundlagen, Ökonomie, alles Thema. Und das hat Spaß gemacht. Es war eine bewegte, ja manche meinen eine heilige Zeit, weil so viel zu gleicher Zeit passierte, sagt der Professor. Es war eine intensive Lernzeit. Es gab uns die Chance, uns überhaupt im Medium dieser ganzen Debatten neu zu erfinden und nicht sozusagen die zweite Generation einer verlorenen Generation zu sein, die doppelt verloren war, weil sie sich verloren gemacht haben durch die Identifizierung mit dem Nationalsozialismus und danach nur den Wohlstand suchte und alles verdrängte, was vorher war. Ach ja, lieber Professor, Mitkämpfer von einst, denke ich, deine Seminare jetzt zum Holocaust oder zu den Krisenphänomenen der heutigen neoliberalen Epoche des Kapitalismus sind wohl desselben kritischen, radikaldemokratischen Geistes von damals, als wir nicht locker ließen, die Eltern zu fragen, was habt ihr in der Nazizeit gemacht, und keine Antwort bekamen und dann nicht locker ließen, alles zu hinterfragen, Sitten und Gebräuche, Autorität, Familie, Staat, Volk und Kapitalismus. Nur bitte keine Verklärung. Heute weiß ich, am Abend des 2. Juni hatte die spätere RAF-Terroristin Gudrun Enslin im Berliner SDS-Zentrum gerufen: Sie werden uns alle töten. Das ist die Generation von Auschwitz. Mit der kann man nicht diskutieren. Die haben Waffen, wir haben keine. Nirgends war 68 und die Zeit danach so gewalttätig wie in Deutschland, Italien und Japan, den Ländern des Faschismus. Wir im SDS wollten uns, wie die bei den Brigati Rossi, den Sänger Kuren, sich reinigen, sich trennen vom kontaminierten Eltern- und Volkskörper und sich neu erfinden. Aber nur Böswillige können 68 heute darauf reduzieren. Ihr lieben 68er, danke für alles. Morgens um 7 fahren die blau-gelben Laster des Kreuzberger Umzugskombinats Zapfumzüge nah und fern von ihrem Fuhrhof an der Spree am übermannsgroßen bronzenen Lenin vorbei in alle Himmelsrichtungen. Der Firmengründer Klaus Emil Heinrich Zapf, Jahrgang 1952. 1971 floh er aus armen Verhältnissen aus dem badischen Epping vor dem Wehrdienst nach Berlin. Da sollte ja, lacht er, die Weltrevolution beginnen. Kurzzeitig hatte er sich als Jurastudent ausprobiert. Arme Leutekinder gab es jetzt mehr an den Unis. Aber die Uni war seine Sache nicht, und mit politischen Gruppen, ob Marxisten, Leninisten, Trotzkisten oder Maoisten, hatte der junge Zapf auch nichts im Sinn. Die waren ihm alle zu kopfig. Wenn mehr Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dann möglichst praktisch und vor Ort. Ich bin immer noch, ob das Schalke ist im Fußball, die ja jetzt momentan wohl auch schon mal wieder oben stehen, aber ich bin immer noch auf der Verliererseite und immer noch also auf die Schwachen abonniert. Ne? Ich bin selbst aktientechnisch bei Eskom engagiert, ne? Die also nur wirklich ganz, ganz weit unten sind. Weiter unten geht aber schon fast gar nicht mehr. Und hier für den Betrieb würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall also die Achtung vor dem gewerblichen Personal immer noch total erhalten. Das heißt also, das gewerbliche Personal steht immer noch an erster Stelle gleich nach dem Kunden. Mit ein paar Kumpels aus der linksradikalen Szene und ersten Entrümpelungsaktionen fing alles an. Heute ist Zapfumzüge Deutschlands größtes Umzugsunternehmen mit bundesweit 7 Filialen, mit 300 Mitarbeitern und 60 Umzugslastern allein in Berlin. Schmunzelt der grau-zottelbärtige Alt-68er, der immer noch am liebsten Latzhosen trägt. Heute ist er etwas über 50 und Millionär. Ein Lebenskünstler und Unternehmer mit ausgeprägtem sozialen Sinn für seine Möbelpacker und Büroangestellten. Wir haben also damals gesagt, dass es unvorstellbar ist, dass also Menschen so viel Geld verdienen. Also geht man her und versucht eben das, was gemeinsam erwirtschaftet wird, gerechter aufzuteilen. Ne? Zuerst muss man natürlich erstmal feststellen, dass es also ganz schwer ist, überhaupt erstmal was aufteilen zu können. Ne? Und deshalb hat man ja dann auch später hier, wie gesagt, alle, die beteiligt sind, bekommen eine Mark mehr. Das heißt also so eine Art Vorabgewinn und Vorabbelohnung und Entlohnung dafür, dass sie natürlich auch mit ins Risiko gingen. Mit im Besitz der Belegschaft kann Zapfumzüge zwar nicht mehr werben, aber flache Hierarchien, Transparenz in den Finanzen, Mitsprache der Mitarbeiter bei allen innerbetrieblichen Angelegenheiten und jeden in der Firma möglicherweise auch mit seinen privaten Problemen ernst zu nehmen, das gilt immer noch. Und das hat für Klaus Emil Heinrich Zapf durchaus mit 68 zu tun. Für mich ist also geblieben der Solidaritätsgedanke, dass also wirtschaftliche Stärke immer kritisch hinterfragt werden muss. Es gibt ja diesen berühmten Satz, hinter jedem großen Vermögen steckt ein Verbrechen. Und dass man also sichern muss, dass also hier die Allgemeinheit immer ihren sozialen Anteil auch erhält. Dass also auch die Unternehmer und das Kapital also von ihren Renditen entsprechend auch abgeben. Aber das sehe ich also heute nicht mehr gesichert. Im Gegenteil, also ich bin da schon der Meinung, dass also der Beitrag der bundesdeutschen Wirtschaft am Gesamten also viel zu gering ist. Deshalb sieht der Umzugsunternehmer rot, wenn er von Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung in anderen Unternehmen der Umzugsbranche hört. Die werden gnadenlos angezeigt. Immer mehr öffentliche Armut bei immer mehr privatem Reichtum, der sich nicht mehr sozial verpflichtet fühlt, das kann so nicht weitergehen, empört sich der alternative Unternehmer Zapf. Da spricht er ein zentrales Thema der neoliberalen Weltordnung an, denke ich. aber er braucht dafür keine abstrakten Begriffe. Für ihn ist Wirklichkeit immer konkret, handfest, wie sein Fuhrhof an der Spree. 68 als unternehmerische Praxis und staatsbürgerliche Haltung. Die Leute, die also heute mehr oder weniger die 68er in der Regierung repräsentieren, die sind den Marsch nicht der Institution gegangen, sondern einfach den normalen Karrieremarsch. Das heißt, die haben sich also immer mehr angeglichen, haben sich auch den veränderten Habitus zugelegt und haben dadurch natürlich auch dann die Idee als solche aufgegeben. Politisch ist 68 gescheitert. Auf einen schlichten Nenner gebracht, der lange Marsch durch die Institution hat zum Dienstwagen geführt. Ihr lieben 68er, jedes Bündchen marschiert durch ein Institutionchen. Danke für alles. Aber hat der Berliner Soziologe Norbert Bolz nicht recht, wenn er sagt, die 68er sind unser Schicksal? Zumindest bestimmen sie zurzeit das politische Schicksal der Berliner Republik wesentlich. Da ist ja nicht nur Joschka Fischer, einst in der Sponti-Gruppe Revolutionärer Kampf, heute in der rot-grünen Regierung. Der Bundeskanzler Schröder, Jahrgang 1944, unter anderem als Vorsitzender der Jungsozialisten von 68 stark geprägt. Bundesinnenminister Otto Schily, Jahrgang 1931, einst Freund von Rudi Dutschke und Horst Mahler und Verteidiger von Mitgliedern der RAF, der terroristischen Roten Armee-Fraktion. Das halbe Kabinett und Prominente aus Parlament und Parteien haben ihre politischen Biografien als Marxisten, Kommunisten und sozialistische Systemveränderer verschiedener Couleur begonnen, als Sponti-Militante oder K-Grüppler, RAF-Anwälte. So Gerd Köhnen, früher im Kommunistischen Bund Westdeutschland, in seiner jüngsten Schrift »Das rote Jahrzehnt, unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967 bis 1977«. Einer seiner ehemaligen Parteigenossen hat es zum Bundesumweltminister gebracht, Jürgen Trittin, Jahrgang 1954. Ich bin vielleicht noch eher geprägt von der Generation derjenigen, die Ende der 70er Jahre für den Ausstieg aus der Atomenergie gekämpft haben. Das hat uns schon von den 68ern, den Originalen, unterschieden. Die haben nämlich noch ungeschmälert an die Macht des technischen Fortschritts geglaubt. Ansonsten haben wir natürlich von deren insbesondere kulturellen Siegen profitiert, dass man für sein Anliegen auf die Straße geht, dass man Formen zivilen Ungehorsams macht, dass es eben nicht selbstverständlich ist, beispielsweise, dass Männer und Frauen irgendwie 40 Jahre verheiratet sind. Und all dieses war das, wovon wir profitiert haben und mit dem wir groß geworden sind. Für 68 als kultureller Bruch und für die Wende der 68er zur Realpolitik als Antwort auf den terroristischen Irrweg der RAF, dafür stehen, so Jürgen Trittin, die Grünen. Deren Mitglieder kamen zu großen Teilen aus dem oft militanten Kampf gegen Atomkraftwerke. Nicht mehr so sehr gegen die Eltern, denn Jürgen Trittins Flakhelfervater beispielsweise nahm seine Kinder früh mit nach Bergen-Belsen, damit sie sehen, was Deutsche unter Hitler angerichtet haben. Vom Widerständler gegen die Notstandsgesetze über die Mitgliedschaft im Kommunistischen Bund Westdeutschland zum Mitbegründer der Grünen Partei, das war des Bundesumweltministers Weg. Man hatte es geschafft, 100.000 Menschen dazu zu bringen, im Wortsinne an den Zäunen von Atomkraftwerken zu rütteln. Und dennoch lief dieses Programm so weiter. Die Frage, vor der man stand, war eine: Geht es noch mehr und noch militanter, das heißt in eine offene Auseinandersetzung mit dem Staat rein, oder muss man, um solche Mehrheiten zu organisieren, andere Wege gehen? Insofern war die Gründung der Grünen, gerade auch mit Bezug auf die einhergehenden gewalttätigen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Demonstration gegen Atomkraft, auch eine Absage an die Militanz. Und dieser Spät-68er Jürgen Trittin hat das auch umstrittene Ausstiegsszenario aus der Atomenergie in Deutschland durchgesetzt. Aber sind die Grünen heute die legitimen Erben von 68? Hans-Friedrich Schäder. Die grüne Politik, der fehlt jegliches Element der Transzendenz. Also was alle Bewegungen innerhalb 68s ausmachte, das war die feste Überzeugung, Systemschranken seien zum Überwinden da. Und das Gegebene und das Vorausgesetzte sei gerade nicht die Grenze von Vorstellungskraft und von Handlungsoptionen. Und da sehe ich dann doch eine gewaltige Differenz in diesem Erbschaftsgedanken. Also so ein Gedanke, der heutzutage völlig durchgesetzt ist, nämlich das Primat der Ökonomie, der ist, denke ich, genuin einem 68er-Denken fremd. Kapitalismus, Gesundheitsismus, Kapitalismus, Nazi, Giesinger, Nazi. Die Revolutionierung der Revolutionäre ist die entscheidende Voraussetzung für die Revolutionierung der Massen. Es lebe die Weltrevolution und die daraus entstehende freie Gesellschaft der ganzen Welt und nicht nur eines Dorfes. Und macht euch noch eine schöne Zeit und erzählt euch untereinander, wie das alles so war. Wir wollten eine andere Republik. Wir wollten eine Demokratisierung der Universitäten, der Schulen, aber auch der Parteien und auch des ganzen parlamentarischen Systems. Und an dem Punkt sind wir vollkommen gescheitert. Sie haben was zu sagen? Wir an der Universität haben ja irgendwas zu sagen? In irgendeiner Institution? Es ist alles zurückgedreht worden. Alles brutal zurückgedreht worden. Die Ordinarienuniversität war gegen die jetzige Universität eine Stätte der Demokratie. Es ist alles unübersichtlich. Es wird alles mehr unter der Decke gehalten. Die Kompetenzen sind verändert. Man blickt nicht mehr durch, worum es überhaupt geht. Bernd Rabehl, Jahrgang 1942, einst engster Kampfgenosse Rudi Dutschkes, heute Soziologieprofessor an der Freien Universität Berlin. 68 ist nicht nur gescheitert, die Studentenbewegung hat dem deutschen Krückenkapitalismus auf die Sprünge geholfen, der ja nie ohne viel Staat auskam und in dem die Deutschen immer noch vor allem sparsam lebten, statt zu konsumieren, so der Rebell von damals. Alle im Afrikola-Rausch. Sexy-Cola Stimmungselixier. Super-Cola alkoholfreies Partygetränk. Why don't we do it in the road? Wir 68er waren, davon ist Bernd Rabehl überzeugt, Geburtshelfer einer ohnehin fälligen Modernisierung des Kapitalismus nach dem Ende der Wiederaufbauzeit in den 60er Jahren. Indem wir die Tradition verhöhnt haben, unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren, die Autoritäten verhöhnt haben, was wichtig war, auch für sexuelle Freiheit demonstriert haben, für den freien sexuellen Markt, für die Auflösung der Familie, für Auflösung von Verbindungen gewirkt haben. Ex und Top, was interessiert uns der Partner, den wir gestern genossen haben, wenn wir jemand Neues finden können und so weiter und so fort. Nicht? Also die sexuelle Revolution lag in dem Trend von Fast Food. Und das haben wir natürlich auch nicht durchschaut. Also in der Hinsicht haben wir den modernen Konsumenten mitgeprägt. Eine in der Geschichtsforschung zu 68 weit verbreitete These. Bei allem konsumkritischen Asketismus, den es ja damals auch gab, siehe die Studentenbuden mit Apfelsinenkisten, Kartons und Matratzen auf dem Boden möbliert, die Flower-Power-Generation steht auch für den Beginn des Zeitalters des Konsumismus. Statt flicken, stopfen, reparieren, immer das Neueste kaufen. Immer mehr Autos, Stereoanlagen und Fernseher, immer schneller wechselnde Moden. Eine neue Massenkonsumkultur entwickelt sich. Und in dieser Zeit treten in den Hochschulen und der Arbeitswelt zunehmend Mitdenken und Teamgeist an die Stelle von Befehl und Gehorsam. Die Frauen nicht mehr fixiert auf Kinder, Küche, Kirche, das Verschuldensprinzip im Scheidungsrecht, das Verbot der Homosexualität und vorehelicher Sexualität abgeschafft, nur um weniges zu nennen. Altgenosse Rabehl spricht über den Freiheitsgewinn dieser Zeit mit einer sonderbaren Härte, ja mit Ekel, als sei der damals gelüftete Muff von 1000 Jahren nur Verhöhnung der Autorität und Verleugnung von Sitte und Moral gewesen. So reden die konservativen Kritiker von 68. Auf einen Artikel von Rabehl in der rechtskonservativen Jungen Freiheit angesprochen, in dem er von der grundlegenden Zerstörung von Volk und Kultur durch Überfremdung geschrieben hatte, lässt der Altrebell die Katze aus dem Sack. Dass ein Volk, was nicht mehr sich vermehrt, das keine kulturelle Identität hat, Einwanderungsland wird und diese Einwanderer kein Interesse haben, sich hier zu integrieren, zu assimilieren, über kurz oder lang werden die Städte zerstört werden. Natürlich kann man sich nicht wehren gegen die Einwanderung. Und ich bin auch nicht im Sinne von Mahler, der ja meint, wer nicht weggeht, der wird erschossen. Das heißt also, die alle heraustreiben. Der Mann, der einst hoch die internationale Solidarität skandierte, zeichnet nun apokalyptische Bilder vom Untergang deutscher Städte und deutscher Kultur unterm Einwanderungsdruck. Ein Alt-68er unter Überfremdungsparanoia, der zudem behauptet, damit in der Kontinuität von 68 zu stehen. Bastelt sich heute jeder sein eigenes 68? Vielleicht gibt es die 68er ja doch nicht mehr oder nichts als die Alterskohorte der 1968 18- bis 30-Jährigen. dann waren Günter Netzer, Paul Breitner und Franz Beckenbauer die berühmtesten 68er. Und außerdem, Dutschke und er seien schon immer gegen jede Fremdbestimmung gewesen, ob durch den US- oder den Sowjetimperialismus. Die Studentenbewegung müsse man vor allem als nationale Befreiungsbewegung verstehen, insistiert Alt-68er Beel. So verstanden, hätte sich 89 mit der Wiedervereinigung Deutschlands etwas von dem erfüllt, was 68er wie Rabel gewollt haben, die sich als Nationalrevolutionäre verstanden wissen wollen. Tatsächlich hat nach 89 eine nachhaltige Neubewertung von 68 eingesetzt. Zumindest ist 89 ein Datum, was 68 aus dem politischen Diskurs schmeißen wird. Ich denke, 89 soll der neue Gründungsmythos der Republik werden und der 17. Juni seine Vorgeschichte. 68 wäre dann in dieser Sichtweise der Sonderweg zur Nichtvereinigung. Also hier wieder der politische Vorwurf, ihr seid damals eigentlich der Sonderweg gewesen, ihr seid schuld gewesen daran, dass es die Vereinigung nicht viel früher gegeben hat. Dagegen reklamiert dann Rabel, er und Dutschke hätten die deutsche Einheit immer gewollt. Allerdings muss man hinzufügen, die eines neutralen, sozialistischen Deutschlands. Also damals, als wir mit Dani nach Vorbach zogen, da hatten wir Blumen im Haar. Und Gaston war da und Kadé und wir sangen die Internationale und das war wunderbar. Dass das bloß solche Geschichten bleiben, die man den Enkeln erzählen kann. Ach ja, Väterchen Franz, Franz Josef Degenhardt. 68 heute, Revolver oder Gute-Nacht-Geschichten der Apo-Opas und Omas, die sie den Enkeln erzählen. Die Enkel, Studentinnen und Studenten auf dem Campus der Freien Universität, am historischen Ort, wo alles anfing, nach 68 befragt. 68, Vietnamkrieg, sonst irgendwas noch, weiß nicht. RAF-Zeit oder war das noch spät? Nee, das war noch später. Nee, war 68. Die Hippies waren früher, ne? 68er wird schon irgendwo eine Revolution gewesen sein, aber keine Ahnung jetzt direkt. Na, bestimmt irgendeine Revolution gegen den Ostblock. Oder weiß ich nicht. 68 sagt mir nichts. Ihr könnt auf einen Dia-Abend machen. Einen Dia-Abend von der Revolution. Und da sitzt ihr dann alle und erzählt euch untereinander, wie das alles so war. Studentenrevolte. Also eine Gesellschaft, Aufbruch und Kampf gegen etablierte Verfahren und ja, insbesondere Dutschke und Co. Ja. Es ging insbesondere um Veränderungen in der Gesellschaft, also insbesondere an der Universität. Ging es um mehr Demokratie, mehr Mitbestimmung. Es ging politisch um Ausbau des Sozialstaates. Es ging um Protest gegen den Vietnamkrieg, also gegen amerikanische Vorherrschaft. 68 an den Hochschulen heute, dem Ausgangspunkt der 68er-Revolte, eine ferne, fremde Geschichte, nicht anders als in der Gesellschaft. Der Siegener Literaturwissenschaftler Schäder. Aus den Hochschulen heraus und in den Hochschulen selber finden auch keine anderen Diskussionen statt als die in der Gesellschaft. So ist zum Beispiel eben auch die Ökonomisierung der Hochschule durchgesetzt, wird vorangetrieben. Und diese Ökonomisierung forderte im Prinzip ein neues 68 heraus. Dies ist aber im Augenblick, soweit ich sehe, nicht in Sicht. Ach, 68, 35 Jahre später. Die verblassende Generationserfahrung eines so vitalen wie zwiespältigen Aufbruchs. Wohin? Zum Dienstwagen und in abertausende bunte Patchwork-Biografien, gelungene und solche des Scheiterns. Die politischen und medialen Schlachten um 68 sind geschlagen. Der Fall der Mauer 1989 ist die nachhaltige Zäsur der Nachkriegsgeschichte und hat den 2. Juni 1967 und das 68er Jahrzehnt danach zu einer Fußnote in der deutschen Geschichte schrumpfen lassen. Manche Fußnoten wirken weiter. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, Blackbird fly. In SWR 2 Wissen hörten Sie Fantasie an die Macht oder Ein Sarg voller Staub, die letzte Folge der Reihe Unter dem Pflaster liegt der Strand, die 68er, eine Sendung von Anselm Weidender. Morgen heißt es in SWR 2 Wissen Das unsinkbare Butterschiff, Erkundungen auf Helgoland. SWR 2 Nachrichten.